Maria durch ein Dornwald ging, Kyrie eleison. Maria durch ein Dornwald ging, der hat in 7 Jahren kein Laub getragen. Jesus und Maria. Was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrie eleison. Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen. Jesus und Maria. Da haben die Dornen Rosen getragen, Kyrie eleison. Als das Kindlein durch den Wald getragen, da haben die Dornen Rosen getragen, Jesus und Maria.